Nein. Aber 500 Bürger dieser Stadt haben Alarm geschlagen. Bis jetzt. Wahrscheinlich werden noch weitere Meldungen kommen. In den Fluren unserer Gesundheitsstationen stehen die Leute Schlange. Alle hatten sie diese Schwindelanfälle und alle... Wo hat sie es überhaupt erwischt? Was soll mich erwischt haben? Ach, also hören Sie, Bertram. Sie müssen doch irgendwo an Ihrem Körper so einen winzigen kleinen Einschusskanal haben. Einschusskanal? Wie kommen Sie denn auf diese absurde Idee? Nein? Ach, dann bin ich ja beruhigt. Also dann ist es ja doch was anderes bei Ihnen. Legen Sie sich in der Mittagspause doch mal unter den Herz-Kreislauf-Checker und wenn ich heute noch mal zum Aufatmen komme, sehe ich mir das Ergebnis an. Naja, aber es waren ja Tausende gestern Abend bei dem Feuerwerk. Tausende. Feuerwerk, ja, Feuerwerk. Gut, dass Sie mich erinnern, Pamela. Ich muss unbedingt gleich noch Anweisungen an das Polizeipräsidium geben. Diesen Leuten muss die Lizenz entzogen werden. Sowas darf doch nicht einfach passieren bei einem Feuerwerk. Hat mich doch tatsächlich so ein glühendes Ding, so ein Metallstückchen oder was es immer war, getroffen und mir ein Loch in den Anzug gebrannt. Also doch. Also hat sie es doch erwischt. Elende Pfuscher. Und das ausgerechnet bei meiner großen Wahlveranstaltung. Hoffentlich haben nicht noch andere etwas abbekommen. Aber ich sage es Ihnen doch. 500 bis jetzt. 500? Ich werde diese Feuerwerksfirma auf Schadenersatz verklagen. Wenn ich auch keinen allzu großen Wert auf meine Wiederwahl lege, aber schließlich sollte mein Abgesang als Bürgermeister ja auch nicht damit gekrönt sein, dass sich 500 Bertram. Wähler neue Kleider kaufen müssen. Jetzt hören Sie mir doch endlich mal zu, Bertram. Es geht hier um mehr als um verdorbene Kleider. Wenn Sie sich das Loch in Ihrem Anzug genau betrachten, werden Sie sehen, dass es eben nicht eingebrannt ist. Das hat vielleicht gar nichts mit dem Feuerwerk zu tun. Es könnte sich genauso gut um eine bisher noch nicht bekannte Art besonders harter Hagelkörner handeln. Wo ist das Loch überhaupt? Ich habe den Anzug doch jetzt nicht an. Es war an der Schulter, hinten links. Ziehen Sie mal das Hemd aus. Pamela, es kann nicht in den Augenblick jemand hereinkommen. Ach, zieren Sie sich doch nicht. Als Leiterin des Gesundheitsamtes trage ich hier die Verantwortung. Außerdem bin ich, wie Sie wissen, Mutter einer erwachsenen Tochter. Nun, was das anbelangt, Pamela, könnte ich mir ziehen vorstellen, Ziehen Sie das Hemd aus, Herr Bürgermeister. Sie schlagen ja heute einen energischen Ton an, so kenne ich Sie ja gar nicht. Oh mein Gott, Bertram, ja. Natürlich würde ich in keinem anderen Falle wagen in diesem Ton, aber... Ja, was ist? Eine wichtige Meldung für Frau Dr. Asenkopf, Herr Bürgermeister. Geben Sie sie durch. Herr Dr. Küppers lässt Frau Dr. Asenkopf sagen, dass sich die Zahl der von den Gesundheitsstationen gemeldeten Patienten inzwischen auf 830 erhöht hat. Ende. 830? So. Ziehen Sie sich nun endlich aus. Ja, doch. Aber was zum Teufel ist denn nun eigentlich... Zeigen Sie mal die Schulter. Ja. Naja, so. Ja, genau. Das ist Wunden verursacht haben, giftig gewesen sein könnten. Gift? Bloß das nicht. Ich kann mir doch jetzt keine Vergiftung leisten. Übermorgen ist die Wahl. Der Parteivorstand steht Kopf, wenn ich die letzten Reden nicht halten kann. Nein, nein, Sie können ganz beruhigt sein. Ich habe sofort Blutuntersuchungen veranlasst und der toxikologische Befund ist negativ. Außerdem werden wir in Kürze sicher Näheres wissen, denn eine Polizeieinheit ist momentan im Stadion und sucht den Boden nach diesen Dingern ab. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Zum Donnerwetter, es ist 11 Uhr, warum erfahre ich erst jetzt? Der Polizeipräsident und ich haben vergeblich versucht, Sie zu erreichen. Ihr Sprechgerät war tot. Ja, ich wollte meine Ruhe haben. Ja, ich weiß. Und Ihre Frau hat uns gesagt, dass Sie an Ihrer Wahlrede für heute Abend arbeiten und unter keinen Umständen gestört werden dürfen. Ach, die gute Lieselotte. Sie haben wirklich eine sehr verständnisvolle Frau. Verständnisvoll. Naja, sie weiß es nicht besser. Wenn ihr nicht so viel an meiner Karriere läge, hätte ich nicht nochmal kandidiert. Sie sind der einzige Mensch, dem ich mich bisher anvertraut habe, Pamela. Sie allein wissen, dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als aus dieser Riesenmaschinerie, zu der wir unser Leben gemacht haben, auszubrechen und... und angeln zu gehen, Bertram, ich weiß. Und Ihr Vertrauen hat mich auch sehr... Naja, ich meine, es hat mich wirklich sehr gerührt. Aber im Augenblick gibt's nun wirklich dringendere Sorgen. Ja, ja, ich weiß, diese mysteriösen Dinger. Und Sie meinen, die stecken wirklich noch im Körper? Keiner der Betroffenen hat einen Fremdkörper in seinen Kleidern gefunden. Außerdem spricht der Einschusskanal dafür. Das ist aber ein ziemlich blödes Gefühl. Wenn die Wahl vorbei ist, werde ich es mir rausschneiden lassen. Tja, wenn man bis dahin weiß, wo es steckt. Nein, der Schulter, das haben Sie doch gesehen. Aber erste Röntgenuntersuchungen bei anderen Betroffenen haben ergeben, dass diese Dinge sich eben nicht mehr in der Nähe des Einschusskanals befinden. Sie sind offenbar gewandert. Oh nein, Pamela, Sie wandern? Also, nur jetzt keine Panik, Bertram. Wenn die Schwindelanfälle zurückgegangen sind, kann die Lage nicht so ernst sein. Gehen Sie sofort ins Amt zurück. Veranlassen Sie Röntgenuntersuchungen so lange, bis Sie wissen, wohin diese verdammten Dinger wandern. Das Programm läuft, Bertram, bitte. Sie waren doch eben noch so gelassen. Mein Gott, ja, ein Hagelkorn in der Schulter ist ja keine Katastrophe, aber eines, das wandert. Wo ist Carlos? Ich will Carlos sprechen. Herr Bürgermeister? Den Polizeipräsidenten, auf der Stelle! Pamela, was sind das für Dinger? Und woher kommen sie? Herr Bertram, was sind das für Dinger? Und woher kommen sie? Der Polizeipräsident, Herr Bürgermeister. Bertram? Na endlich, ich habe den ganzen Morgen versucht, Sie zu erreichen. Ja doch, Carlos, wo stecken Sie jetzt? Im Stadion. Eine Hundertschaft sucht seit anderthalb Stunden jeden Zentimeter Boden ab nach diesen Dingern. Und, wie viele haben Sie? Na, nicht eins. Soll das heißen, da sind Hunderte, vielleicht Tausende von diesen Dingern vom Himmel gefallen und kein einziges auf den Boden? Alle haben einen Menschen getroffen? Es sieht so aus, ja. Übrigens sind 11 von meinen Männern, die gestern im Stadion waren, auch unter den Betroffenen. 11 Polizisten? Sie sind nicht zum Dienst erschienen? Inzwischen sind alle wieder angetreten. Die Schwindelanfälle waren nur vorüber. Ich weiß, bei mir war auch nach einer halben Stunde alles vorbei. Was, Sie auch? Ja. Bertram, um Himmels Willen, lassen Sie das nicht publik werden. Denken Sie an die Wahl. Ein Hagelkorn in der Schulter wird meine Kandidatur schon nicht gefährden. Leider. Was? Schon gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich bin bis 12 im Büro. Dann gehe ich nach Hause zum Essen. Guten Tag, Till. Wieso bist du nicht in der Schule? Ich habe mir freigenommen. Mein Sprengstoff ist am Kochen. Was ist los? Hausaufgabe für Chemie. Untersuchung der Reaktion von Nitroglycerin auf... Ach, verstehst du ja doch nicht. Ich muss auch gleich wieder runter ins Labor. Worum ich gebeten haben möchte, ehe das Haus in die Luft fliegt. Lernt ihr denn nichts Vernünftiges während der Schule? Was du schon so für vernünftig hältst. Literatur wahrscheinlich oder so einen altmodischen Kram. Wie jawohl, Literatur und Philosophie und zum Beispiel auch Latein. Was soll denn sowas nützen, Papa? Nützen, nützen, nützen. Alles soll nur nützen. Ein Knopfdruck und das fertige Essen kommt aus dem Automaten. Eine Order an den Hauscomputer und Teppiche und Fenster werden automatisch gereinigt. Meldet sind. Und dabei hat sie mir erzählt, dass... Du auch? Bertram. Also, ich bin entsetzt, Bertram. Wir müssen ein Dementi an die Presse geben. Unser Kandidat darf einfach nicht von so einem ominösen Ding getroffen sein. Richtig, Felix, das finde ich richtig. Wir dürfen Bertrams Wiederwahl nicht gefährden. Ja, Lieselotte. Hörst du mit uns, Felix? Nein, danke. Ich muss sofort ins Parteibüro zurück. Ich wollte nur den letzten Absatz deiner Rede nochmal mit dir durchsprechen. Nicht vor dem Essen. Hat Pamela sonst noch was gesagt, Lieselotte? Ja, stell dir vor, ihre Tochter, die ist auch von so einem Ding getroffen worden, im Oberschenkel. Sie hatte Nachtdienst im Institut und hat es ihrer Mutter vorhin erst berichten können. Ah, so, so. Angelika war also auch bei meiner Wahlveranstaltung. Ich dachte immer, sie gehört zu den Linken. Die und Links. In den Instituten für Kontaktaufnahme mit Außerirdischen sind keine Linken. Die sitzen doch bloß auf ihren Ärschen und... Till! Also auf ihren Stühlen und warten, dass die Multis von Sirius B. uns ein Fusionsangebot machen. Das ist doch eine rein passive Beschäftigung. Was wir brauchen, ist eine interstellare Aktivarmee. Ja, ja. Aber deine Partei, Papa, die schreit ja bloß, dass es zu viel Geld kostet. Ja, Sie sind einer der jungen Till, aber tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie mich jetzt mal in Ruhe mit Ihrem Vater über die Wahlrede sprechen. Die Veranstaltung beginnt in 5 Stunden. Ich muss erst was essen. Oh, natürlich, Liebling. Was soll ich dir drücken? Ein Steak. Ein Steak... mit Erdbeermarmelade bestrichen. Was? Ganz dick. Bertram, was soll der Unsinn? Also, Bohnen oder Möhren? Erdbeermarmelade. Ich will ein Steak mit Erdbeermarmelade. Also, Bertram, ich bin wahnsinnig in Eile und du... Ich will ein Steak mit Erdbeermarmelade. Du kriegst da richtig progressive Züge, Papa. Ach, Bertram. Wie siehst du denn aus? Du bist ja ganz abwesend. Liebling... Du darfst doch jetzt nicht krank werden. Ich will ein Steak mit Erdbeermarmelade. Das Videotele, soll ich rangehen? Ja, geh und sag, dass Papa im Moment unpässlich ist. Hallo? Ach, Frau Dr. Asenkopf, was ist denn los? Sie sehen ja ganz aufgeregt aus. Till, ich muss deinen Vater sehen. Der ist im Moment unpässlich. Ach, Till, lass mich mit Pamela reden. Pamela? Ja? Irgendetwas ist nicht in Ordnung mit Bertram. Kann ich ihn sehen? Wie sieht er aus? Ja, merkwürdig. Wie abwesend. Und ich will ein Steak mit Erdbeermarmelade. Da, haben Sie das gehört, Pamela? Er will Steak mit Erdbeermarmelade. Also stimmt es. Angelika auch. Sie läuft mit einem abwesenden Gesichtsausdruck in der Wohnung herum und schreit nach Steak mit Erdbeermarmelade. Und der Polizeipräsident hat eben bei mir durchgerufen, die 11 Polizisten, die gestern beim Feuerwerk getroffen wurden, haben plötzlich ihren Dienst verlassen, sind in die Kantine gestürmt und drücken Steak und Erdbeermarmelade. Und im Amt überschlagen sich die Anrufe von Familienangehörigen anderer Betroffener, die alle... Alles Steak mit Erdbeermarmelade? Ja. Diese Leute, lassen Sie mich an den Apparat, ja? Pamela, wir stehen kurz vor der Wahl. Was bedeutet das alles? Ich weiß es. Ich weiß nur, dass alle, die dieses Ding im Gehirn haben, plötzlich Steak mit Erdbeermarmelade verlangen. Gehirn? Wieso denn im Gehirn? Die Röntgenuntersuchungen sind abgeschlossen. Ich habe Bertram eben informieren wollen, als die Geschichte mit der Erdbeermarmelade anfing. Die Dinger sind ins Gehirn gewandert. Nein. Nein, Pamela, das ist ja entsetzlich. Ja. Wenigstens sitzen sie an einer Stelle im Gehirn, an der sie keinen Schaden anrichten können. Ich meine, an der sie keine anderen Funktionen stören. In diesem verdammten Automaten ist keine Erdbeermarmelade mehr. Lieselotte, tipp sofort eine Bestellung an das Einkaufszentrum durch. Ja. Wozu haben wir schließlich diese herrlichen Serviceröhren, die vom Einkaufszentrum in jede Wohnung führen? Wir sind doch so fabelhaft automatisiert. Und warum bekomme ich dann nicht mal Erdbeermarmelade? Hallo, Felix, hören Sie. Hallo, Lieselotte. Ja. Ja, Pamela. Beschaffen Sie Bertram um alles in der Welt sein Steak mit Erdbeermarmelade. Vielleicht kommt er dann wieder zu sich. Sonst muss sein Vertreter handeln. Es muss sofort eine Expertenkommission zusammentreten. Ich fürchte... Was fürchten Sie, Pamela? Ich fürchte, diese Dinger sind Sender, die den Gehirnen, in denen sie sitzen, Befehle erteilen. Pamela? Schlangen an den Kassen des Freibades, liebe Hörer. Die Park- und Landeplätze sind überfüllt. Die Leute an den Kassen drängeln, als ginge es um ihr Leben. Ich schätze, es sind fast 2000. Einige entledigen sich schon hier draußen ihrer Kleider. Da vorne an der dritten Kasse, der Bürgermeister. Ich versuche, zu ihm durchzukommen. Ein paar Worte mit ihm. Lassen Sie mich doch bitte mal durch. Durchlassen, bitte. Nun lassen Sie mich doch mal durch. Man lässt mich nicht durch. Die Menge an den Kassen steht wie eine Mauer. Eine schweigende, sich nach vorn schiebende, undurchdringliche Mauer. Wie ich durch den Zaun sehen kann, lagern die ersten nun schon auf den Wiesen rund um die Schwimmbecken. Entkleidet. Völlig entkleidet. Es sieht so aus, als hätte sich niemand Zeit genommen, seine Badesachen einzupacken. Sie liegen entkleidet auf den Wiesen und sonnen sich. Obwohl doch, wie wir alle wissen, liebe Hörer, heute überhaupt keine Sonne scheint. Jetzt. Jetzt hat der Bürgermeister die Kasse erreicht. Er zahlte. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Wieso hat die Polizei das nicht verhindert? Ach, was, ich frage den Polizeipräsidenten dieser Stadt. Es ist schließlich nicht verboten, ins Freibad zu gehen, auch nicht für einen Bürgermeister. Was haben Sie überhaupt hier zu suchen, Felix? Sie sind Vorsitzender der Partei und dies ist eine Expertenkommission, die einen Notstand diskutiert. Dieser Notstand betrifft unsere Partei wahrhaftig am meisten. Solange der Bürgermeister nur Steaks mit Erdbeermarmelade verlangte, hätten wir es noch geheim halten können, dass er auch betroffen ist. Aber jetzt drängelt er sich mit all diesen Leuten vor dem Freibad. Für den Moment dürfte es sich wohl darum handeln, dass er gerade dabei ist, sich zu entkleiden, um sich zu sonnen, obwohl da gar keine Sonne ist. Ist das wirklich so komisch? Sie haben völlig recht, Frau Dr. Asenkopf. Es ist alles andere als komisch. Soweit bisher bekannt, sind rund 2000 Bürger unserer Stadt betroffen. Das heißt, sie sind zu willenlosen Befehlsempfängern gemacht worden. Es besteht kein Zweifel, dass diese Dinger Minisender sind, über die von einer Sendezentrale aus Befehle erteilt werden. Aber da nicht eines dieser kleinen, wahrscheinlich kapselförmigen Geräte im Stadion gefunden werden konnte, sind wir nicht in der Lage, die Sendezentrale zu orten. Wo kamen diese Dinger denn überhaupt her? Vom Himmel gefallen. Ja. Und keiner hat etwas gesehen. Gute Frage. Ich nehme an, dass die Täter haben sich das Feuerwerk zunutze gemacht, um diese Kapseln wahrscheinlich von einem unbeleuchteten Flugkörper aus auf das Stadion zu streuen. Aber man hat doch nicht eines gefunden. Wie ist denn sowas möglich? Frau Dr. Hasenkopf, ich meine... Hasenkopf, bitte. Pardon. Frau Dr. Asenkopf. Nun doch mal eins nach dem anderen. Sie wissen, dass wir längst über solche Minisender, auch Zweitgehirne genannt, verfügen. Aber natürlich werden sie nur unter strengster Kontrolle der Gesundheits- und Sicherheitsbehörden benutzt. Man pflanzt sie Menschen ein, die eine Gedächtnisstütze bedürfen. Zum Beispiel Rekonvaleszenten, die zu bestimmten Zeiten lebenswichtige Medikamente einnehmen sollen. Auch Astronauten oder Arbeiter in Tiefseelabors, die von der Außenwelt abgeschnitten bestimmte Arbeitsprogramme zu erfüllen haben, erhalten ihre Instruktionen über solche Zweitgehirne. Diese werden entweder von einer Befehlszentrale gespeist oder sie sind vorprogrammiert. Ja. Nach Beendigung der Aufgaben werden diese Zweitgehirne natürlich sofort wieder entfernt. Ja, diese hier sind aber nicht eingepflanzt worden, sondern sie sind vom Himmel gefallen. Das bedeutet... dass die Initiatoren dieses Angriffs auf die Bürger unserer Stadt in der Lage gewesen sind, diesen Kapseln ein Steuersystem mitzugeben. Ich vermute, dass sie darauf programmiert waren, bei Berührung mit Körperwärme in die Muskulatur einzudringen und sich den Weg bis zu einer bestimmten Stelle im Gehirn zu bahnen. Möglicherweise mit Hilfe kurzkettiger Peptide, aber da muss mein Kollege von der Neurochemie... Aber damit ist doch immer noch nicht erklärt, wieso man kein einziges von diesen Dingern auf dem Boden gefunden hat. Ich vermute... Man hat den Kapseln einprogrammiert, dass sie sich selbst vernichten, wenn sie nicht auf Körperwärme treffen. Also handelt es sich um eine enorme Weiterentwicklung eines bisher schon bekannten Gerätes. Ja. Und wer, das ist jetzt meine Frage an die Fachleute, wer könnte der Urheber sein? Haben Sie je davon gehört, dass irgendwo Zweitgehirne in einer derartigen Ausstattung hergestellt wurden? Ja, bestimmt nicht in den mit uns verbündeten Ländern. Aha. Wir tauschen bekanntlich unsere Forschungsergebnisse aus. Das heißt also, der Gegner... Die gegnerische Seite verfügt über die Möglichkeit... Mein Gott, die Folgen sind ja nicht auszudenken. Ja, Manipulation von Massen. Jawohl. Und ausgerechnet unsere Stadt haben sie sich ausgesucht für ihr abscheuliches Experiment. Steak mit Erdbeermarmelade, Sonnenbaden, weil keine Sonne scheint, das nach Kinkerlitzchen Scherze. Aber was kommt danach? Wie werden die nächsten Befehle lauten? Tja. Es gibt noch eine beängstigendere Möglichkeit als die, dass der Gegner über eine solche Erfindung verfügt. Ich wüsste nicht, was noch schlimmer sein könnte. Also, Angelika brachte mich auf den Gedanken. Das ist meine Angelika. Tochter. Sie ist ja auch von so einem Ding getroffen. Und als sie ihr Steak mit Erdbeermarmelade gegessen hatte, da war sie für eine Stunde völlig vernünftig und normal, bis sie dann plötzlich in ihr Flugauto stieg, um ins Freibad zu fliegen. Und da, also während wir uns ganz vernünftig über diese Sache unterhielten, da kam ihr der Gedanke, nun, also Sie wissen vielleicht, dass meine Tochter in einem Institut zur Kontaktaufnahme mit Außerirdischen arbeitet. Außerirdisch? Ihre Tochter meint das Außerirdische. Wenn man das genau überlegt, ist diese Vermutung nicht von der Hand zu weisen. Bedenken wir doch diese absurden Befehle. Außerirdische sind sich vielleicht gar nicht über die Unsinnigkeit ihrer Anweisungen im Klaren. Sie experimentieren mit Massenbefehlen an die Menschheit und benutzen dazu die Informationen, die sie über uns haben. Sie wissen, dass Steaks und Erdbeermarmelade etwas Essbares sind, aber Sie wissen nicht, dass diese beiden Nahrungsmittel nicht zusammenpassen. Sie sind weiterhin darüber informiert, dass Menschen sich in Freibädern, wenig oder gar nicht bekleidet, auf Wiesen legen. Aber Sie haben noch nicht erfasst, dass dies gemeinhin nur bei Sonnenschein geschieht. Wir müssen, glaube ich, diese Möglichkeit tatsächlich ins Auge fassen. Ja, aber keines der hunderte oder fast tausende von Instituten für die Kontaktaufnahme mit Außerirdischen hat doch bisher auch nur ein Zeichen auffangen können. Es gibt nicht einen Beweis für die Existenz von Außerirdischen. Bis jetzt. Und vergessen Sie bitte nicht, was vor 2 Jahren passiert ist. Diese Bindung über sämtliche Fernsehstationen. Auf allen Bildschirmen dieses Kontinents plötzlich das Bild einer brennenden Kerze. Wir brauchen Polizeischutz für den Bürgermeister Carlos. Was immer diese Wesen ihn für die nächsten fehlen. Er muss daran gehindert werden. Er muss seine Wahlrede halten heute Abend. Ich werde das veranlassen. Man wird ihn nicht aus den Augen lassen. Aber ich kann an diese Möglichkeit mit den Außerirdischen... Angelika haben Sie befohlen, zu Ihrer Großmutter zu fliegen und sich das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse vorlesen zu lassen. Meine Gedanken werden also belauscht? Ja. Aus. Vorbei. Ich kann nach Hause gehen. Die Wahl ist verloren. Unser Kandidat ist eine Marionette, die auf die Befehle einer unbekannten Macht reagiert. Die Gedanken unseres Kandidaten werden abgehört. Unser Kandidat wird persönlich manipuliert. Felix, eine Meldung an die Presse. Ich lasse mich operieren. Bertram! Ja, Bertha. Was hier geschehen ist, ist nicht nur für mich persönlich eine Katastrophe. Hier ist eine ungeheuerliche Erfindung. Eine Erfindung, wie soll ich sagen? Ein Zweitgehirn mit Sender und Empfänger. Das sich außerdem selbst gesteuert den Weg in Gehirne bahnt. Eine ungeheuerliche Erfindung ist in den Händen von verantwortungslosen Unbekannten. Diese Situation ist unerträglich. Pamela, lassen Sie sofort alles vorbereiten. Ich bin in, sagen wir, in 2 Stunden in der Klinik. Bertram, vielleicht wird doch noch alles gut. Ich informiere sofort Presse, Funk und Fernsehen. Zapfen Sie das städtische Videotelefonnetz an und geben Sie gleichzeitig eine Sondermeldung in jede Wohnung dieser Stadt. Entschuldigung, diese Maßnahme darf aber nur nach dem Gesetz zur Wahrung der Sphäre in Notfällen ergriffen werden. Ich übernehme die Verantwortung. Dies ist eine Ausnahmesituation. Es geht mir nicht um die Wahl, es geht mir darum, die Bürger zu beruhigen. Die Bürger sollen wissen, dass diesen Ungeheuern das Handwerk gelegt wird. Bertram, du bist wunderbar. Also, bisher haben diese Ungeheuer doch eine ganze Menge Humor bewiesen, oder? Dir scheint immer noch nicht aufgegangen zu sein, was hier gespielt wird, Till. Also, in 2 Stunden bin ich in der Klinik. Meine Männer haben den ganzen Klinikblock abgeriegelt, Pamela. Ich vermute, dass diese Unbekannten von Bertrams Entschluss, sich operieren zu lassen, durch das Belauschen seiner Gedanken wissen. Ja. Sollten Sie auf die Idee kommen, die übrigen 2000 Betroffenen an die Klinik zu befehlen, um mit einer Massendemonstration die Operation zu verhindern, so sind wir vorbereitet. Wie weit sind Ihre Kollegen? Ja, der OP ist bereit. Gut. Die Gehirnchirurgen sind zur Stelle, es fehlt nur noch der Patient. Er muss jeden Augenblick kommen. 4 Polizisten haben ihn von seiner Wohnung abgeholt, sie sind mit ihm jetzt unterwegs. Die Funkfachleute sind übrigens auch schon im OP. Sie werden das Ding, sobald es herausoperiert ist, übernehmen und versuchen, die Sendezentrale anzupeilen. Gut. Ja. Ich werde dann den Luftraum sperren lassen, damit man ungehindert sofort zu der Sendestation fliegen kann. Und eine Spezialeinheit steht bereit für den Fall, dass wir auf bewaffneten Widerstand stoßen. Tja. Und wenn die Sendestation jenseits des Ozeans liegt? Ich fürchte, das ist dann eine Sache des Militärs. Carlos, und wenn die Sendestation eben doch nicht auf diesem Planeten ist? Wenn man erst mal die Frequenzen kennt. Ich verstehe ja nichts davon, aber die Fachleute sagen, dann kann man die Sendungen auch stören oder unterbrechen. Wie immer, wenn wir das Ding erst haben, dann werden wir die Situation auch meistern. Gelingt die Operation bei Bertram? Ich darf überhaupt nicht dran denken. Jetzt heißt es, kühlen Kopf bewahren, Pamela. Die Operation muss gelingen. Und dann wird man eben bei allen Betroffenen dieses Zweitgehirn aus dem Gehirn entfernen. Nur nicht bei Angelika. Sie ist entschlossen, sich zu opfern. Was soll der Unsinn opfern? Also Angelika hat mir vorhin gesagt, wenn die Sendestation wirklich außerterrestrisch ist, dann haben wir hier die einmalige Chance, mit den Brüdern im All ins Gespräch zu kommen. Sie meint, wenn sie ihre Gedanken auf diese Unbekannten konzentriert, könnte es zu einer Art Gespräch kommen, das sich eben nur in ihrem Kopf abspielt. Also, was wird uns noch alles bevorstehen? Ja, ist jetzt schon 3 Minuten über die Zeit. Wo bleibt denn Bertram? Ich rufe mal meine Leute. Einsatz Omega, hier spricht Zeus. Wo bleiben Sie? Er ist weg. Wer ist weg? Der Bürgermeister. Was? Seid ihr wahnsinnig? Wie konnte denn das passieren? Es ist uns ja auch ein Rätsel. Wir haben ihn vor der Wohnung abgeholt und aufs Landedach gebracht. Er ist ohne die geringste Widerrede mit uns gekommen. Im Gegenteil, offenbar lag ihm doch viel an der Operation. Ja und? Ja, und auf dem Wege zum Flugauto unserer Einsatzgruppe ist er plötzlich verschwunden. Pamela, hören Sie das? Er ist verschwunden. Wie kann er denn mitten auf dem Landedach verschwinden? Er kann sich doch nicht selbstständig in die Luft erhoben haben. Auf dem Weg zu unserem Flugauto. Also, da hat er plötzlich zum Himmel gezeigt und hat gesagt, seht mal, da oben bewegt sich ein Punkt. Was für ein Punkt? Irgendein Satellit wahrscheinlich. Da schwirren ja dauernd welche herum. Jedenfalls zeigte er hoch und sagte, seht mal, da oben sitzen sie. Und wir... Und ihr Idioten habt natürlich alle hochgeguckt. Ja, dann war er weg. Vielleicht über die Feuerleiter. Sucht ihn! Wenn der Bürgermeister nicht in 10 Minuten in der Klinik ist, dann werde ich... Ende. Ich hätte nie gedacht, Pamela, dass Bertram so ein Feigling ist. Er ist kein Feigling. Diese Ungeheuer in der Sendestation werden ihm die Flucht befohlen haben. Also ich weiß nicht, diese Sache mit den Seerosen und den Liebesgedichten und so weiter, die hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Bertrand ist eben ein romantischer Mensch. Ihr versteht ihn ja alle nicht, er funktioniert ja nur. Aber er hat noch eine Seele. Und was ihn nicht gerade für ein politisches Amt empfiehlt. Oh, Carlos, also, bitte. Sie können Ihren Kollegen Bescheid geben, die Operation ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, bitte, was ist? Frau Dr. Asenkopf, Herr Dr. Küppers lässt Ihnen sagen, dass einer der Betroffenen soeben gestorben ist. Was? Gestorben? Im infolge dieses Dings da in seinem Gehirn? Ja, das ist ja entsetzlich. Nein, er ist an Altersschwäche gestorben. War ein sehr alter Herr, sagt Dr. Küppers. Ein ganz natürlicher Tod. Name, Adresse, Leiche sofort holen lassen. Dr. Küppers soll sich sofort Name und Adresse besorgen und den Toten in die Klinik bringen lassen. Wir operieren. Ich versuche, den Luftkonvoi über die Straße zu verfolgen. Wie Sie wissen, liebe Hörer, ist der Luftraum gesperrt, seit die Ereignisse sich derart überstürzten. Erst die Meldung an alle Bürger, dass der Bürgermeister sich zur Operation bereit erklärt hat. Dann sein Verschwinden unter den Augen von 4 Polizisten. Bis zum Augenblick weiß niemand, wo der Bürgermeister sich aufhält. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Möglicherweise kennt die Polizei schon seinen Aufenthaltsort, aber da der Polizeipräsident totale Nachrichtensperre... Der Konvoi über mir fliegt jetzt in Richtung Weststadt. Ich versuche zu folgen. Ja, und dann also die Nachricht, dass einer der Betroffenen plötzlich eines natürlichen Todes... Einen Augenblick. Verehrte Hörer, vor mir ein Stau. Hunderte von jugendlichen Autos blockieren die Hauptstraße. Ich werde versuchen, mich über den Bürgersteig vorbeizuschlängeln. Wie gesagt, totale Nachrichtensperre. Es ist also nicht bekannt, wo die Sendestation geortet wurde, nachdem man dem Toten das Ding aus dem Gehirn operiert hatte. Die Tatsache, dass die Polizei in Luftautos und nicht in Helikoptern aufgebrochen ist, lässt darauf schließen, dass man ein Ziel in der Stadt oder in Stadtnähe ansteuert. Ganz gewiss also nicht die Sendestation. Die unbekannten Befehlsgeber, darüber sind sich die Fachleute ja einig, sind entweder beim Gegner zu suchen oder gar außerhalb unserer Erde. Nein, das Ziel ist der schon bekannte oder vermutete Aufenthaltsort des Bürgermeisters. Das scheint mir sicher. Halt! Der Konvoi setzt zur Landung an. Weststadt, 5. Ring. Ein ganz normaler Wohnblock also. Sollte sich der Bürgermeister hier verborgen halten? Ich befinde mich noch etwa eine halbe Meile von dem Wohnblock entfernt, aber ich habe freie Sicht. Das Landedach ist hell erleuchtet. Mit dem Fernglas kann ich von hier unten wenigstens die Köpfe der Leute erkennen, die jetzt aus den Flugautos der Polizei steigen. Ich erkenne Dr. Asenkov, die Leiterin des Gesundheitsamtes. Den Polizeipräsidenten, jede Menge Schutzhelme der Spezialtruppe, Felix Prater, den Parteivorsitzenden und der Bürgermeister. Er ist es. Er ist da. Wie kommt er in den Polizeikonvoi? Wieso? Ich verstehe nicht. Wem um alles in der Welt gilt denn dann der Polizeieinsatz? Ich kann es nicht glauben. Sollten sich die Gegner oder die Wesen vom anderen Stern hier eingenistet haben? Mitten in unserer Stadt? Was spielt sich jetzt in diesem Hause ab? Polizei! Aufmachen! Gehen Sie zur Seite. Abela, Bertram, aus der Schusslinie, bitte. Aufmachen! Polizei! Bertram, geht's Ihnen auch wirklich wieder gut? Morgen werde ich eine Lungenentzündung haben, das ist alles. Diese Verbrecher. Mir zu befehlen, dass ich mich im Gepäckständer auf dem Polizeiflugauto Öffnen verstecke. Sie die Tür, hier spricht Es die hat Polizei. Ganz schön gezogen, wie die den Einsatzbefehl kriegten und losgebraust sind. Da kam ich dann gerade wieder zu mir, aber da war es natürlich auch schon wieder... Sie die sofort aufmachen. Ich habe Angst, Bertram. Ruhig Blut, Pamela. Da. Die Tür geht auf. Zur Seite! Hände hoch! Till! Till? Was, Till? Stecken Sie doch bloß die Strahler weg. Mir wird ja ganz Angst und Bange. Till! Wie kommt denn Ihr Sohn hierher? Was machen Sie denn hier? Wie viele Leute sind da noch drin? Im Moment bin ich allein. Günther hat gerade noch die Programmierung für Papa losgelassen und dann ist er nach Haus. Er kriegt immer Krach mit seinen Eltern, wenn er zu spät ist. Was ist hier los, Till? Was für eine Programmierung? Ja, dass du dich auf dem Polizeiflugauto verstecken sollst. Was? Ich wollte doch nicht, dass du dich operieren lässt. Du wolltest nicht, dass... Wer ist Günther? Was ist hinter dieser Tür? Nummer eins nach dem anderen. Hinter der Tür ist niemand. Da Da steht bloß unsere Anlage. Lassen Sie die Finger davon. Hat uns fast ein Jahr Arbeit gekostet. Till, wer ist Günther? Klassenkamerad. Er ist der Beste in Physik. Hören Sie mal, Till, Sie wollen doch nicht sagen, dass... Also los, mal raus mit der Sprache. Wer sind die Leute, die diese verfluchte Anlage kontrollieren? Na, ich sage doch, das sind Günther und ich und Michaela und Greg. Ihr habt... Was? Till, das ist doch nicht möglich. Ich dachten wir ja auch erst. Aber Günther hat gemeint, das kriegen wir hin. Und nun hat's ja auch geklappt. Nächsten Mittwoch ist Abgabetermin bei Jugendforsch. Wie ihr seht, sind wir termingerecht fertig geworden. Jugendforsch! Toll, was? Kriegen wir sicher den ersten Preis. Und so bitte ich Sie denn eindringlich um Ihre Stimme, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn Sie morgen zur Wahlurne schreiten, sollen Sie daran denken, dass ich entschlossener denn je mein ganzes Augenmerk darauf richten werde, diese, unsere Stadt, menschlicher zu gestalten. Und dazu gehört nicht nur die Forderung zurück zur Natur, dazu gehört auch, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir unsere Jugend wieder an die Quellen unserer Kultur zurückführen. Ich werde mit allen den mir zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften dafür kämpfen, dass der Schulunterricht, zumindest in unserer Stadt, und wenn ich meinen Einfluss geltend machen kann, im ganzen Lande, radikal reformiert wird. Wir werden unserer geliebten Jugend diese technischen Flausen gründlich austreiben. Sie sollen sich auf den Hosenboden setzen und lernen, was unsere Vorväter gelernt haben. Gedichte, Grammatik, Vokabeln, Cäsar statt Kybernetik. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, hörten Sie Feuerwerk von morgen. Das Manuskript schrieb Eva Maria Mudrich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Bertram Günther Strack, Lieselotte Marie-Louise Etzel, Till Erwin Schastock, Pamela Kai Fischer, Angelika Leontina Lechmann, Carlos Werner Runzhagen, Felix Günther Amberger, Reporter Jochen Nix. Ferner wirkten mit Heinz Jörnhoff, Peter Rühring, Uschi Illert und Arnold Richter. Regie führte Andreas Weber Schäfer. Ton und Schnitt Bernd Lossen und Astrid Winkler-Tiede. Das Science-Fiction-Spiel, das Sie heute in 4 Wochen um 21 Uhr hier im Programm Südfunk 1 hören können, ist ein utopistisches Kollektivdrama aus dem Jahre 1921 von Karel Čapek mit dem Titel Ruhr, Rossums Universal Robots. Damit verabschiedet sich Heidelberg.